Am Koffer geschrieben, wie leicht dass der offen springt. Scheiß Mallorca. Mallorca ist gut, Mann. Hier ist Teneriffa. Wie heißt das? Herrschaften, wie kommt man nach Teneriffa? Da brauchen Sie gar nicht erst nachdenken, da kommen Sie doch nicht drauf. Nach Teneriffa kommt man zu 50% mit dem Flugzeug und zu 50% durch Dusseligkeit. Und zwar von diesem blöden Lackaffe bei uns im Reisebüro. Ich mal sagen, Popperscheitel in den Mädchenhaare. Ja, den hatte ich extra gesagt, nicht, dass ich gerne wieder nach Palma fliegen wollte. Ich extra Palma gesagt. Nicht, und trotzdem muss das Rindvieh La Palma verstanden haben. Nicht, das ist eine von diesen Kanarisinseln da unten bei Afrika um die Ecke. Ne? Nicht, ja, den hat er das wohl weitergegeben an der Reisegesellschaft. Nicht, die hatten aber wohl alle Betten schon voll gemacht. Mit anderen Leuten, ne? Und haben sie mich denn so stickum umgelegt. Nämlich auf diese Nachbarinsel Teneriffa. Nicht gar gut, dass der Koffer aufgegangen ist, sonst hätte ich das vielleicht nicht mal gemerkt. Ne? Aber dann habe ich auf dem Flugplatz vielleicht, jo, da waren so zwei geschniegelte Backers, nicht so mit goldenen Knöpfen an der Jacke, nicht so Bügelfalten in der Beine, ne? Die sollten wohl Reiseleitung spielen. Ich hatte so noch Mädchen mit bei als Hostess. Ich war ja, ein bisschen pummelig, aber sehr angenehm im Geruch. Ne? Und die habe ich da auch wieder angeschnauzt vor versammelter Mannschaft. Ich sage, denken Sie nicht, dass alle Touristen Idioten sind. Ne? In Ihrer Reklame, da ist der Urlaub wie eine Angora-Unterhose. Ne? Braucht man nur noch reinschlüpfen und sich wohlfühlen. Nicht? Und jetzt sehe ich aber, ja, Geh weg, jetzt kann ich auch sehen, wo ich da hineingeschlüpft bin, ne? Ich sage, und dann lassen Sie einen fahren, ich fahre 1000 Kilometer weit, ne? Und ich sag, ich habe Mallorca bestellt, das habe ich schriftlich zu Hause und da will ich jetzt auch hin und noch heute Abend. Ich sag, wenn der letzte Zug schon weg ist, nicht, dann zahlen Sie die Taxe. Ja, guckten sie erstmal aus der Wäsche, die drei, ne, wie so drei Autos. Und dann frug der Pickelige, ob ich nicht ein bisschen leiser brüllen könnte. Ja, habe ich mich aber nicht drauf eingelassen. Nicht, und dann fingen sie an und fischten so nach ihrer Unterlage, nicht, mit ganz spitze Fingernägeln, bis sie auch meine waren. Begleitscheine fanden, ne? Und dann wurde der mit die Glatze pampig. Ich sagte, ja, der Computer hätte mir doch extra einen Brief geschrieben, Nicht, dass ich wegen Überfüllung umgebettet werden müsste. Zeigt er mir auch eine Antwortkarte mit meinem Einverständnis, sicher. Weil da stand Adolf Kirchmeier, nicht? Aber das war die Unterschrift von unserem Opfer, ne? Der unterschreibt doch jeden Blödsinn, ne? Was hat der nicht schon alles unterschrieben, nur dass keiner merkt, dass er nicht mehr richtig lesen kann. Ne? Da war ich aber vielleicht im Brass. Ich sag, wollen Sie mir aus die Augen von einem Rentner diesen Strick drehen? Sag ich, der Mann hat vor Kurzsichtigkeit schon ganze Bücherwände, nicht? Eisschränke, also säckeweiß Tulpenzwiebeln, ne, was der alles. Nicht, und da wollen Sie mir jetzt damit für Teneriffa La Palma verkaufen, wo ich Mallorca bestellt hatte. Na, jetzt guckt es schon andere Leute zu, auch Spanier bei, nicht, wahrscheinlich sogar pensionierte Gastarbeiter. Ne? Nicht, die. Ja. Ja, wir kriegen dann alles mit und da fing die Hotstess als erste, zog die ihren Schwanz ein. Ne? Sagt sie, ja, Herr Kirchmeier, sagt sie, wir sind doch alle nur Menschen, nicht? Und bei ein paar hunderttausend Reisende, nicht, ist das doch ganz normal, dass auch einer mal falsch verladen wird. Ne, sagt sie, sie hätten schon Leute gehabt, die hätten für Tegernsee gebucht, nicht? Und wären unten in Asien gelandet. Nicht? Ganz bei den Chinesen, ne? Oh, ich könnte noch vom Glück sagen, nicht? Weil ich mein Ziel, das wären doch nur 2000 Kilometer, weil ich daneben getroffen hätte. Nicht? Und den Rest, meinte sie, den täte sie mit ihrer Kulanz, nicht? Da haben sie mich so an Arm, so wohl duften, nicht mit einem Augenaufschlag. Ich sagte, den Rest täte sie mit der Kulanz wieder ausbügeln, ne? Da muss man mal abwarten, was die damit gemeint hat, ne? Ich habe mich jedenfalls mal erst rasiert, wie hier war gestern Abend, nicht, aber ist noch nichts, also ich muss mal abwarten. Ja, dann sind wir ja unser ganzer Transport auf so drei Pensionen verteilt in der Innenstadt. Nicht, und mich haben sie hier eine Bude in diese Luxusschuppen gegeben, aber mein lieber Scholli, das ist vielleicht ein Ding, schon wenn man reinkommt, wie bei unserer Sparkasse. Die lauter Schalter, nicht? Nur dass die Bankbeamte hier aussehen wie so Platzabweiser ein Zirkus. Ne? Nicht? Im Aufzug haben sie extra Knopfdrücker wie im Kaufhaus. Nicht bloß, dass der wieder statt Trikotage de Stockwerke ansaß. Ne? Und in das Zimmer mit alle Schikanen, das hatte mir ja die Hostess auch versprochen. Und nicht die erste Schikane, ich krieg vielleicht einen Schrecken. Nicht die Badestube ausgerechnet auf mein Zimmer. Nicht, oder? Meine. Na ja. Ja, bis jetzt habe ich ja noch Glück gehabt, ne? Ist ja auch erst Mitte der Woche, ne? Aber wenn Samstag da eine ganze Etage angeschissen kommt, ne? Alle bei mir in der Wanne, Junge, doch. Ja, was soll man da? Ich hab schon gedacht, vielleicht steht nicht wenigstens eine Untertasse am Waschtisch, nicht? Dass sie erkenntlich zeigen können, ne? Würde man lassen, ne? Ja, und die zweite Schikane, nicht, dass sie hier sogar mit der Kappe pennen müssen. Nicht wegen diesem sogenannten Klimakterium, nicht, was hier überall in den Hause herrscht. Jo, die pfeifen einen vielleicht mit der Frischluft um die Ohren. Ja, ehrlich, ich lasse sogar nachts die Socken an. Ne? Für falls man sich losstrampelt, ne, habe ich anderen morgens wieder Reisen in der Beine. Ne? Und die dritte Schikane, das ist ja das Schönste, dieser Blick am Meer, nicht, was mir die Hostess auch versprochen hatte, mit ihren Pfeilchen Aroma, ne? Aber das hat gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Da müssen sie in der Badestube, nicht, den Spiegel abschrauben, nicht, und dann an ausgestreckten Arm über dem Geländer halten. Nicht? Dann sehen sie auch das Meer um die Ecke raus.